Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Logbuch Legalisierung. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen warten, aber ich konnte es nicht lassen und musste einfach jetzt wirklich mal anfangen. Es geht auch gleich los mit, ich habe früher immer gesagt, der vermutlich erste Podcast zum Thema Legalisierung in Deutschland. Das stimmt leider nicht, wie ich jetzt feststellen musste. Da ist mir nämlich jemand zuvorgekommen, nämlich der Steffen Geier, den ihr vielleicht auch als Usual Red End kennt. Der ist da auf Twitter und sehr vielen Foren und so weiter aktiv. Aber nicht nur im Internet, sondern auch, sag ich mal, wirklich im echten Leben macht der junge Mann eine ganze Menge. Und von daher finde ich das auch persönlich gar nicht schade, sondern es freut mich letztlich, das ein bisschen fortzuführen. Denn der Steffen hat mal einen Podcast namens Buntes Rauschen angefangen, hat mir dann aber per Twitter geschrieben, dass er da wegen anderer Projekte das Ganze nicht so wirklich weiterverfolgen kann. Das ist auch mal eine ganz große Empfehlung von mir. Geht einfach mal auf seine Homepage usualredend.de oder direkt auf die Seite vom Podcast und hört euch die Folgen mal an. Denn das sind zwar nur 3 Folgen, aber das sind 3 sehr gute Folgen. Und zuallererst möchte ich dem Steffen auch mal dafür danken, dass er mir noch 1-2 Tipps gegeben hat, was den Podcast hier, die Seite angeht. Und zum Zweiten muss ich noch einer anderen Person ganz großen Dank aussprechen, nämlich dem Martin Stelldinger, den ihr vielleicht auch als Tribble kennt. Wie gesagt, im Internet aktiv, aber auch im echten Leben sehr, sehr aktiv. Und übrigens, beim Bunten Rauschen gibt es eine Folge, in der Steffen Geier über den Martin Stelldinger redet oder mit ihm redet. Und das ist eine sehr, sehr hörenswerte Folge, weil das sind wirklich 2 Leute, die wirklich sehr viel Gutes tun in Sachen Legalisierung. Und die könnt ihr euch ruhig mal anhören. Auch die beiden Homepages sind wirklich sehr, sehr große Empfehlungen von mir. Beide bieten wirklich hochwertige Informationen. Ich freue mich auch immer, wenn gerade zu juristischen Fragestellungen wirklich fundierte Aussagen zu finden sind. Denn ihr wisst wahrscheinlich alle, dass im Internet doch sehr, sehr viel Blödsinn geschrieben wird von den berühmten 6 Gramm, die ja legal seien oder anderen Dingen. Guckt euch ruhig mal auf diesen beiden Homepages um, da werdet ihr sehr, sehr viele schöne Dinge finden. Und dem Martin Stelldinger muss ich auch ganz großen Dank aussprechen dafür, dass er mich in den Planet Drogen eingetragen hat. Dazu sage ich vielleicht mal ein paar Worte. Das ist eine, naja, man kann sagen, eine Homepage auch, auf der ganz viele verschiedene Nachrichtenströme zusammengefasst werden. Das heißt, der Martin hat quasi ganz viele Seiten abonniert und stellt die dann an einem zentralen Punkt zur Verfügung. Und das ist für jeden, der vielleicht sagt, Mensch, ich finde nicht so wirklich viel zum Thema Legalisierung, ist das wirklich die erste Anlaufstelle? Planet.hanfplantage.de, da schaut mal rauf, da werdet ihr wirklich unfassbar viele Informationen finden. Auch ich habe das übrigens genutzt, also die Liste an Seiten, die er da zusammenführt, habe ich genutzt, um mir so meinen persönlichen Nachrichtenstrom zusammenzustellen. Das ist eine wirkliche Fundgrube und eine Goldgrube, diese Seite. Das würde ich jedem empfehlen, da mal drauf zu gehen. Vielleicht wollt ihr das ja auch abonnieren. Dann nochmal technisch 1-2 Dinge. Ich habe gerade schon das Thema Abonnieren gesagt. Ich weiß nicht, wie fit ihr alle in Sachen so Podcasts, Blogs abonnieren und so weiter seid. Ihr könnt meinen Blog abonnieren. Ihr könnt das auch zum Beispiel mit einem sogenannten Podcatcher abonnieren, also mit einem Programm, das halt dafür gemacht ist, Podcasts regelmäßig abzuholen und euch zur Verfügung zu stellen. Die gibt's auch fürs Handy. Da gibt's für Google-Handys zum Beispiel das Google Listen, was schon sehr gut ist, oder andere, sowas wie BeyondPod, ist meine persönliche Empfehlung. Und für Apple, da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus, da gibt es ja auch mit Sicherheit viele. Ihr könnt die direkt über iTunes abonnieren. Wenn wir einen iTunes-User hier, wenn mir einer zuhört, vielleicht könntest du ja mal nachschauen, ob ich schon bei iTunes zu finden bin. Das würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand einen Kommentar schreiben würde. Ich habe das iTunes nicht bei mir auf dem Rechner, möchte das eigentlich auch nicht installieren. Vielleicht kann da mal jemand, der das hat, einfach mal nachschauen, ob man das Logbuch Legalisierung da findet. Wenn ihr jetzt auf die Seite geht, also auf das Logbuch Legalisierung, und dann habe ich, wie gesagt, auf Steffens Anregung hin die einzelnen Beiträge ein bisschen geändert, und zwar findet ihr jetzt immer sozusagen die 3, eine Vierteilung sogar im Endeffekt in den auf den einzelnen Einträgen, und zwar seht ihr als erstes das YouTube-Video. Ich habe da, binde immer ein YouTube-Video ein, weil vielleicht viele, die ja nicht so ganz versiert sind im Umgang mit Podcasts und so weiter, das ganz angenehm finden, wenn sie das auf YouTube angucken können. Und ihr könnt auch auf YouTube meinen Kanal abonnieren. Ich werde da auch in Zukunft jede Folge einstellen. Also wer sagt, Mensch, hier nehmt mit RSS-Feeds und so weiter, das möchte ich nicht. Vielleicht, wenn ihr bei YouTube aktiv seid, könnt ihr mich da gerne abonnieren. Auch da werde ich eigentlich jede Folge dann zur Verfügung stellen. Direkt darunter findet ihr dann ja so ein Flash-Player, nennt sich das. Also der müsste eigentlich auf den allermeisten Geräten auch so funktionieren oder auf den allermeisten Computern. Da könnt ihr dann auch einfach draufdrücken und mich dann anhören. Das ist genau der gleiche Ton wie im YouTube-Video. Da habe ich bisher nur ein Hintergrundbild im YouTube-Video. Ob ich da mal noch mehr mache, ich hatte mal was zum Thema Links gesagt, das wird sich zeigen. Darunter findet ihr dann nochmal einen Link direkt auf die Folge, wenn ihr euch das vielleicht runterladen wollt, um es auf einen MP3-Player zu kopieren oder was man auch immer damit machen kann, dann könnt ihr das auch so tun. Und ganz zum Schluss ist dann dieser berühmte RSS-Feed. Das ist ein bestimmter Link, mit dem ihr dann eben in eurem RSS-Reader, weiß ich nicht, Google-Reader oder im Firefox kann man das ja auch, oder in allen großen Browsern kann man ja auch direkt Seiten abonnieren. Da könnt ihr einfach mal draufdrücken auf diesen Link ganz unten und da seht ihr eine ganze Menge Optionen. So, das soll es dann jetzt aber auch mit Technotalk gewesen sein und lasst uns mal direkt wirklich mit Inhalten anfangen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die YouTube-Aktion vor einer ganzen Weile, bei der Merkel sich einigen Fragen auf YouTube gestellt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass da sogar auch eine Frage zum Thema Cannabis, ich glaube sogar die meist gewählte Frage war. Die Antwort von der Frau Merkel war, wie letztlich nicht anders zu erwarten, einfach sehr, sehr, also teilweise fachlich falsch und auch einfach sehr ausweichend. Ich habe darauf nochmal eine schöne Reaktion von Max Plenert vom Deutschen Hanfverband verlinkt. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Aber es gibt jetzt auch eine neue Aktion, die heißt Zukunftsdialog Deutschland und oder dialogüberdeutschland.de. Und auch da ist es wieder so, dass eben über bestimmte Fragestellungen abgestimmt werden kann und Merkel sich dann zu diesen Fragestellungen äußert. Und wie nicht anders zu erwarten, gibt es auch da wieder einige Anfragen zum Thema Cannabis-Legalisierung. Die bisher erfolgreichste ist eine vom Deutschen Hanfverband initiierte, die habe ich auch verlinkt. Und ihr solltet auf jeden Fall mal auf diesen Link gehen und dafür eure Stimme abgeben, denn wenn das unter die Top 10 kommt, dann wird Merkel sich auch da wieder zu äußern. Ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt. Bisher ist die Frage doch sehr, sehr gut gewählt, aber drückt trotzdem nochmal drauf. Das sind echt wenige Mausklicks. Ihr müsst da so einen berühmten kryptischen Text einmal eintippen, damit man da nicht Maschinen wählen lässt und dann ist das Ganze schon erledigt. Der Deutsche Hanfverband hat auch nochmal einige andere Anfragen verlinkt. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann geht doch mal die Liste durch und stimmt da einfach auch nochmal für ein paar von den Anfragen ab. Einfach um zu zeigen, dass uns das Thema ganz besonders wichtig ist. Ich hoffe mal, dass dann, ja, wie gesagt, zumindest die Deutsche Hanfverband-Frage unter die Top 10 kommt und dass auch mal ausnahmsweise vielleicht eine fundierte Antwort von der Frau Merkel kommt. Wenn das der Fall ist, dann werde ich da natürlich auf jeden Fall drauf eingehen. Aber macht's mal, Jungs und Mädels, ganz ehrlich, das sind wirklich 2-3 Mausklicks, mit denen ihr eben was Gutes tun könnt. Da müsst ihr noch nicht mehr vom Stuhl für aufstehen. Wählt eben für diese Frage und dann warten wir mal ab, was die Frau Merkel sagt. Ich habe eben gerade schon den Deutschen Hanfverband erwähnt. Das ist eine Lobbyorganisation, aber zur Abwechslung mal eine, die ein gutes Ziel verfolgt, nämlich das Ende der Cannabis-Prohibition und ist von daher auch eine sehr unterstützenswerte Sache. Ich werde über den Deutschen Hanfverband mit Sicherheit noch mal eine ganze Menge erzählen. Da gibt es auch wirklich ganz viele Dinge zu sagen. Das werde ich heute nicht tun. Ich möchte euch nur auf eine Seite hinweisen, nämlich das Forum vom Deutschen Hanfverband. Das ist noch ein relativ junges Forum, aber das hat sich bisher als wirklich sehr lesenswert dargestellt, denn da herrscht eine sehr positive Diskussionskultur. Da kann man auch Leute aus seiner Region suchen, um sich mit denen zu organisieren. Das ist eine sehr praktische Sache und ist im Gegensatz zu vielen anderen Foren zum Thema doch auch wirklich, da herrscht ein wirklich sehr, sehr positiver Umgangston. Ich würde euch empfehlen, einfach mal reinzuschauen, meldet euch vielleicht auch an. Da kann man auch Mitglied werden, ohne im Deutschen Hanfverband Mitglied zu sein, aber vielleicht überzeugt euch das dann ja doch auch beim DHV Mitglied zu werden. Auf jeden Fall könnt ihr euch da mit Gleichgesinnten treffen und auch in positiver Atmosphäre ein bisschen das Thema diskutieren und wie gesagt vielleicht auch Leute finden, mit denen ihr gemeinsam eine Aktion starten wollt. So, und dann möchte ich euch wie versprochen noch mal ein bisschen was aus der aktuellen Presse vorstellen. Das ist nicht brandaktuell, das war Mitte diesen Monats, dass in Düsseldorf eine sehr große Plantage ausgehoben wurde. Da wurde nämlich eine Plantage mit 170 Lampen à 600 Watt gefunden. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema Anbau auskennt, der weiß, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Was besonders an dieser Meldung ist, ist eben auch, dass die Plantage von den Hells Angels betrieben wurde und dass bei der Entdeckung auch 4 illegale Einwanderer gefunden wurden, die eben diese Pflanzen da gepflegt haben. Andererseits denke ich auch, ist das eigentlich nichts Besonderes, denn ihr wisst ja alle, dass die Prohibition ist gescheitert. Man kommt doch sehr leicht eigentlich an Cannabis ran und natürlich muss das irgendwo herkommen und dementsprechend häufig werden auch Hanfplantagen einfach ausgehoben. Ich finde diese Nachricht an sich jetzt auch nicht so besonders wichtig, abgesehen davon, dass sie eben doch sehr spektakulär ist. Was ich aber schön finde an dieser Meldung ist, dass sie sich sehr gut eignet, um in der Diskussion zu zeigen, wie schädlich eigentlich die Cannabis-Prohibition ist. Also ihr kennt das bestimmt alle, dass ihr irgendwie in der Kneipe sitzt und trinkt dann doch mal euer Bier und dann sind vielleicht auch Leute am Tisch, die mit dem Thema Cannabis-Prohibition doch sehr konform gehen, die sagen, hey, nee, das ist eine böse Droge, die muss verboten bleiben. Ich finde, dass man in solchen Momenten doch durchaus mal argumentieren kann und man kann das auch in so einem Fall sehr, sehr sachlich tun. An dieser, zum Beispiel auch anhand eben dieser Pressemeldung. Ich habe mal direkt das gute Bildungsorgan verlinkt und auch die Pressemitteilung. Ihr könntet eurem Gegenüber dann sowas sagen wie, Mensch, du ganz ehrlich, du weißt es doch auch, das Zeug gibt's nun mal eben einfach in Deutschland, es wird konsumiert, das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. Und man sieht in diesem Fall doch ganz einfach, wer davon profitiert, dass es eben verboten ist. Also hier nehmen die Hells Angels einfach richtig, richtig Asche ein. 170 Lampen mal 600 Watt, also da kann man schon gar nicht mehr wirklich rechnen, was da an Ertrag rumkommt. Das ist schon echt Wahnsinn. Und da kann man dann auch mal so in den Raum werfen, Mensch, ganz ehrlich, wenn das jetzt erlaubt wäre, wenn es zum Beispiel Unternehmen gäbe, die das machen oder wenn es staatlich lizenzierte Abgabestellen gäbe oder wie auch immer das aussehen könnte, das Ganze, dann wäre das eben besteuert, dann wäre das Ganze legal, dann würden da Arbeitsplätze entstehen und weitergehend auch solche Dinge wie den Jugendschutz, weil den Hells Angels ist, behaupte ich jetzt mal, scheißegal, ob das jetzt 14-Jährigen auf dem Schulhof verkauft wird oder weiß ich nicht, Mitte 40-Jährigen, die damit vernünftig umgehen. Das eröffnet also echt eine ganze Riesenlatte an möglichen Argumenten, die man da jemandem entgegenhalten kann, der in so einer Situation, der heutzutage noch sagt, Mensch, Cannabis muss verboten bleiben. Dadurch, dass die Prohibition gescheitert ist, dadurch, dass ein riesiger Schwarzmarkt entstanden ist, profitieren eben so Gruppierungen wie die Hells Angels davon und wenn das dann sogar noch zu so Fällen wie Menschenhandel führt, das ist in diesem Fall noch nicht ganz geklärt, aber es gab mal auf der BBC eine sehr schöne Dokumentation, wo auch gezeigt wurde, dass wirklich Menschen gezwungen wurden, also illegale Einwanderer gezwungen wurden, Hanfpflanzen großzuziehen. Das sind schon ziemlich krasse Fälle und ich denke, wenn ihr euch solche Meldungen mal vor Augen führt und die ein bisschen sachlich bearbeitet, dann könnt ihr in der Diskussion auch immer solche Beispiele bringen. Also was ist denn eurem Gegenüber wohl lieber, dass die Hells Angels dran verdienen oder dass vielleicht sogar noch Steuern eingenommen werden und Arbeitsplätze entstehen? Das finde ich ist eine sehr gute Argumentation, die man da immer führen kann. So, das war's dann für mich heute auch schon wieder mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir Kommentare drunter, was ihr doof fandet oder was auch nicht. Ich denke, wenn einiges passiert, dann gibt's bald die zweite Folge und vielleicht finden sich ja noch ein paar mehr Abonnenten und ein paar mehr Zuhörer. Ich würde mich sehr drüber freuen. Macht doch vielleicht mal ein bisschen Werbung für mich, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.